Sie hören nun eine Hörprobe aus dem Hörbuch »Schloss der dunklen Leidenschaft« von Angelique Kors. Das Hörbuch in voller Länge erhalten Sie hier auf diesem Portal, überall, wo es Hörbücher gibt, bei allen Streamingdiensten oder unter www.blue-panther-books.de. Ohne es zu merken, fuhr Selina sich mit der Zunge über die Lippen. Den leicht geschockten Blick ihrer Freundin ignorierte sie. »Wir sollten uns auf gleicher Ebene bewegen, sodass man sich gegenseitig um Rat fragen kann. Außerdem sollte er zulassen, dass ich mich bilde.« »Aber das«, setzte Anne zu einer Erwiderung an, »wie gesagt, das gilt für mein Leben am Tage oder in Gegenwart von Leuten. Doch bei Nacht«, unwillkürlich erschien das Bild des Fremden vor ihrem geistigen Auge, »gehöre ich ganz ihm. Am Flügel sitzend spiele ich ein Nachtlied, als ich spüre, dass er hinter mir steht. Seine starken Hände nehmen meine Haare zur Seite und es kostet mich einige Mühe, meine Konzentration aufrecht zu erhalten. Geschickt öffnen seine Finger zuerst das Kleid, dann das Korsett. Mein Atem stockt und ein heftiges Zittern fährt mir durch die Glieder. Ich bin außerstande, die Tasten zu drücken und will mich erheben. Nur sein Befehl, nicht bewegen, hindert mich daran. Wie durch einen Schleier sehe ich, wie Kleid und Korsett zu Boden fallen und ich nur noch in Strümpfen und einem unschuldig weißen Höschen vor ihm sitze. Eine Gänsehaut kriecht über meine Arme und Oberschenkel, während mein Herz immer eiliger schlägt. Wunderschön. Er haucht winzige Schmetterlingsküsse auf meinen Hals und meine Schultern, woraufhin ich genießerisch die Augen schließe. Im nächsten Moment zucke ich erschrocken zusammen, als er nach meinen Brüsten greift und diese grob knetet. Es tut weh und ein Funke Widerwillen erwacht in mir. Ich will mich entziehen, doch mein Körper sieht das anders. Wie von selbst richten sich meine Brustwarzen auf und ziehen sich zusammen. Ich kann ein erregtes Stöhnen nicht mehr unterdrücken. Er lacht auf und streichelt quälend langsam über meinen Oberkörper, anschließend über den Bauch bis zu den Schenkeln hinab. »Du willst mehr, nicht wahr?« flüstert er. Ich schaffe es nicht mehr zu antworten. Seine Finger umkreisen bereits meine Spalte, lassen sich von milchiger Flüssigkeit benetzen. Als er sie zurückzieht, höre ich, wie er sie gierig ableckt, was mein Blut noch mehr zum Kochen bringt. Ich schauere und merke erst spät, dass er meine Hand hält. Folgsam stehe ich auf, wende mich um und schaue ihn an, als sehe ich ihn zum ersten Mal. Sein Gesicht bedeckt eine Maske, aber die langen schwarzen Haare wecken mein Entzücken. Dunkle Schönheit. Meine Stimme klingt heiser, doch sein Lächeln verzaubert mich. Wie es weitergeht, erfahren Sie auf diesem Portal, überall, wo es Hörbücher gibt, bei allen Streamingdiensten oder unter www.blue-panther-books.de.